In der Geschichte alles politischen Geschehens hier auf Erden ist stets die gleiche Gesetzmäßigkeit zu beobachten. Eine Denkweise, die den redlichen Willen zum Guten in sich schließt, schafft sich unzufrieden mit den herrschenden politischen Strömungen ein neues Schlagwort, das all das neue und edle Zielstreben zusammenfasst. Edle Männer verkünden dies Neue, eine Partei wird neu begründet. Die geheimen Wächter, ob allen öffentlichen Geschehen, wittern alsbald Gefahr für ihre alle Parteischeinbestrebungen überwachenden Organisationen. Sie entsenden Anhänger in die neue Partei, die Sorge tragen, dass nichts geschehe, was ihren Auftraggebern verhasst wäre. Mag hierbei geredet werden, was immer, worin der Abkommandierte stets Vortreffliches leistet, und nach einiger Zeit ist, unbemerkt von den Begründern des Neuen, die ganze Bestrebung zu einer Etikette, einem leeren Worte geworden, hinter dem sich, den Genasführten unsichtbar, doch allbeherrschend Roms oder Zions Wollen emporregt. Wer dies Gesetz aller politischen Entwicklung nicht erkennt, der weiß überhaupt nichts von unserem heutigen öffentlichen Leben und sei ausgeschaltet aus allen guten arischen Zielen dienenden Bestrebungen. Ein Musterbeispiel solcher Herabentwicklung einer Partei zu Taten, die mit den gepredigten Worten, ja mit dem ehrlichen Willen der Begründer in schroffsten Widerspruch geraten, ohne dass die Mitläufer es im Grunde bemerken, ist unter anderem auch die oben erwähnte, in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründete Christlich-Soziale Partei. Ihre Begründer, Baron Vogelsang, Professor Schlesinger, der bereits oben genannte Wenzel Schober und andere, waren erfüllt von echtem, christlichem, ihrem Volke liebevoll zugekehrtem Willen. Man vergesse nicht, dass damals das Nationale mit dem Judenliberalismus doch zusammenfiel, so dass Menschen einer arisch veranlagten Geistigkeit sich genötigt sehen mussten, eine neue Partei zu begründen, da ihr rassenhaftes Bewusstsein damals noch überhaupt nicht in die Politik Einlass gefunden hatte. Diese edlen Männer nun waren sich bald einig, dass eine Reform des Geldwesens Voraussetzung der Erneuerung einer christlichen Welt sei, und hatten in Dr. Karl Lüger, den volkstümlichen, mit allen psychagogen Künsten der Popularitätshascherei wohlvertrauten Manne gewonnen. Und hier beginnt das geradezu weltgeschichtlich bedeutende Kampfspiel der oben angedeuteten Art. Da war es Rom, das dieser christlichen Gründung mit scheinbarem Wohlwollen gegenüberstand, nun ängstlich dafür zu sorgen wusste, dass die seinem Weltreich gefährlichen Reformen nicht in die Erscheinung treten. Kaum war nämlich der als beliebter Volksmann bedeutsame Lüger für die Bestrebungen dieser neuen, der alten Zentrumspartei bewusst entgegentretenden Fraktion gewonnen worden, kaum hatte er seine Mithilfe bei der Schaffung des bereits erwähnten Volksgeldes zugesagt, als ein Ruf nach Rom den wichtigen Manne wegberief, der von der Audienz beim Heiligen Vater und den maßgebenden Kardinälen mit ganz veränderter Denkweise zurückkehrte. Eben noch begeistert für die Reformbestrebungen seiner Freunde, wusste er nunmehr zu erklären, man sei noch nicht reif für derlei Änderungen und das Programm der neuen Partei durfte diese Gedanken nicht mehr aussprechen. Das ist Weltgeschichte. Weltgeschichte des seit Jahrhunderten stets bei leisester keimender Lebensregung alsbald von den geheimen Mächten beider Schattierungen zum Tode verdammten arischen Geistes. Nunmehr verblieben die schönen Worte der neuen Partei, in der sich indes gar bald alles das wieder aufrichtete und breitmachte, was als Zentrumspartei den Widerspruch eben der Begründer der neuen Partei gebildet hatte, die nunmehr mit der papierenen Bauchbinde der neuen Worte umhüllt, alle alten Praktiken beließ, nur für das Volk durch die neue Etikette schmackhafter und verlockender gemacht. So war es in diesem Falle, so ist es bei den nationalen Parteien gewesen, so wird es weiter geübt werden, bis eben eine bewusst arische Menschheit den ewig gleichen Schwindel allen politischen Geschehens oder besser gesagt Nichtgeschehens durchschaut und also überwunden haben wird. Die völlig negativen Schicksale aber des Schöpfers der reformatorischen Ideen, des bereits oft genannten Wenzel Schober, sind abermals von derartig repräsentativer Bedeutung für die Vernichtungsmethoden der geheimen Mächte, dass sie hier genauestens festgehalten werden sollen. Wie alle neuen Parteien brachte auch die erwähnte Christlich-Soziale eine Welle neuen Denkens und Lebens, Vorträge, Diskussionen, Volksversammlungen und Programmreden mit sich. Diesen neuen Wind in die alten Segel einzufangen, das war, damals wie heute, das altbewährte Verfahren Zions und Roms, die in solchem Tun von rührender Gemeinschaft immer gewesen sind. Wie wusste man sich nun aber des lästigen reformatorischen Geistes zu erwehren, vor dessen werbender Kraft man nicht ängstlich und vorbeugend genug sein kann? Einfach genug, bei der kindlichen Arg- und Ahnungslosigkeit eben der meisten Vertreter arischen Reformationswillens. Als Herr Schober in all den zahlreichen Versammlungen und Diskussionen immer wieder und wieder seine neuen Gedanken zu entwickeln die lästige Unverdrossenheit zeigte, da trat man an den harmlosen Mann mit einem Vorschlage heran, der ihn für die Anhänger der neuen, aufblühenden Partei völlig auszuschalten bestimmt war. Er solle doch seine völlig unfruchtbaren ewigen Diskussionsreden bleiben lassen, man würde ihm einen eigenen Vortrag veranstalten, da könne er gründlich und zusammenhängend seine Gedanken entwickeln, ohne Zersplitterung. Der Gutgläubige ging auf den Vorschlag ein, enthielt sich von da an in der Hoffnung auf den versprochenen Vortrag jeder störenden Beimischung. Als aber der so freundlich und wohlwollend angesetzte Vortrag kam, da waren es 3 Menschen, die diesen Ereignissen beiwohnten. Das ist Weltgeschichte, jene geheimbündlerisch geleitete Weltgeschichte des Ertötens arischen Geistes, wie sie nunmehr seit Jahrhunderten in nie durchschauter Schlauheit und Hartnäckigkeit den arischen Völkern bereitet wird. In derartigen Teufeleien, die den Traumglotzkugelmenschen immer noch als Zufall, Belanglosigkeit und Kleinigkeit erscheinen, feiert Rom und Zion seine nie durchschauten Seelenvergewaltigungstriumphe. Was aber der ganzen, nur dem stumpfgeistigen, nebensächlich erscheinenden Angelegenheit noch die Krone aufsetzt, was als der jüdische Punkt auf dem römischen I dieses denkwürdigen einzigen Vortrages des armen, geprellten, nicht reformieren dürfenden Reformators gelten kann, ist, wer einer der 3 Zuhörer an jenem Abend war und was derselbe unserem armen, schwer enttäuschten und entmutigten, das geheime Ziel des ganzen Idealisten zu sagen wusste. Nun, einer der 3 war niemand anderer als unser ehemaliger, von Zion wie von Rom gleichgeschätzter und verehrter Herr Kanzler, Herr Prälat Dr. Ignatius Seipel, Jesuitensprössling aus Kalksburg, der nach dem Vortrage an unseren Reformator herantrat, ihm zu der seelischen Enttäuschung noch den Todesstoß zu versetzen wusste, mit der treuherzigen Versicherung, ihm sei all das Gehörte völlig unverständlich und er wisse wahrhaftig nicht, was er zu solchen Unmöglichkeiten und Undurchführbarkeiten sagen und von ihrem Verkünder halten solle.